Werke hast du nur belacht, doch selber nie was Wertvolles vollbracht. Du hast genommen und nie gegeben, so ist es schon dein ganzes Leben. Negativ, negativ, du bist negativ, negativ, negativ. Wie der letzte, negativ, negativ, du bist negativ, negativ, negativ. Und meine Konsequenz. Ich nicht bin, für alle die, die gegen mich stehen und die Lüge als Wahrheit sehen. Negativ, negativ, du bist so negativ, negativ, negativ. Wie deine Existenz. Negativ, negativ, du bist so negativ, negativ, negativ. Wie meine Konsequenz. Bei Tag und Nacht und hast dein ganzes Leben so verbracht. Du warst schon immer wie ein Tier, dich zu bremsen ist deiner Gier. Negativ, negativ, du bist so negativ, negativ, negativ. Und deine Ex-Zeit, negativ, negativ, du bist so negativ, negativ, negativ. Und meine Konsequenz. Negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative, negative